Wenn du mit Jesus gehst, bist du nie allein. Brüder und Schwestern werden neben dir sein. Das Ziel ist die Herrlichkeit und Gottes Gerechtigkeit. Leben in Ewigkeit mit Jesus, dem Herrn. Jesus hat zugesagt, dass er mit uns geht, jeden Tag bei uns ist und neben uns steht. Denn ihm gehört alle Macht, zu helfen bei Tag und Nacht. Hält über uns die Wacht, wo immer wir stehen. Gehet in alle Welt mit Jesus, dem Herrn. Predigt allen Völkern nah oder fern. Das Ziel ist die Herrlichkeit und Gottes Gerechtigkeit. Leben in Ewigkeit mit Jesus, dem Herrn. Das Ziel ist die Herrlichkeit und Gottes Gerechtigkeit. Leben in Ewigkeit mit Jesus, dem Herrn.